mir fällt die Decke auf den Kopf. Zu Hause werd ich noch bekloppt. Will wieder feiern, richtig hart. Ole, ole, ich bin am Start. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Zu Hause werd ich noch bekloppt. Will wieder feiern, richtig hart. Ole, ole, ich bin am Start. Am Start. Am Start.